was alles soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Schlachten meine Männer zu Fliegen. Kennen Sie schon das neueste Gericht, das Sie in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der meine Männer mit einem Krüger vorspricht, der, den man Bärenjuden nennt, soll ein Golem sein. Das hier.